Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung in der Emmentaler Käserei teil. Grüezi, liebe Leute. In der Emmentaler Käserei in Affoltern im schönen Emmental. Mit seinen sanften Hügeln. Ein wunderbarer Ort übrigens auch, um Wanderungen und Velotouren zu machen. Sie haben sich aber heute Billets zur Besichtigung der Käserei besorgt. Und ich werde Sie begleiten. Mein Name ist Lukas Egger. Blicken wir erstmal einen Moment zurück in die Geschichte. Der Emmentaler Käse wird schon seit dem 13. Jahrhundert hergestellt. 1978 erhielt eine Arbeitsgruppe den Auftrag, Ideen für die Realisierung eines Käsereibetriebes zu sammeln. Besuchern aus dem In- und Ausland sollte auf informative Weise gezeigt werden, wie der Käse gemacht wird. Im Juni 1985 war es dann soweit, dass die Emmentaler Schaukäserei gegründet werden konnte. Inzwischen kommen 300.000 Besucher im Jahr zu uns. Und heute erfahren Sie hier auf über 17.000 Quadratmetern alles über die Herstellung des weltbekannten Käses. Auf unserer Führung besichtigen wir 4 Käsereigenerationen aus verschiedenen Zeitepochen. In der ersten Station sehen Sie den Kühlerstock aus dem Jahr 1741, wo Sie auf traditionelle Art selber Stöckli Käse über offenem Feuer herstellen können. Im zweiten Gebäude, also der zweiten Station, in der Feuerwagenkäserei von 1900, erwarten Sie Spezialitäten aus der Bäckerei und Konditorei. Nummer 3 ist die Dorfkäserei aus dem Jahr 1954. In der vierten Station ist die Schaukäserei mit modernen Produktionsanlagen aus dem Jahr 1990. Wir zeigen Ihnen da, wie der Emmentaler heutzutage hergestellt wird und wie die Löcher in den Käse kommen. Und zwar können Sie die Produktionsabläufe live von der Besuchergalerie aus beobachten. In einem kurzen Film erfahren Sie mehr über die Milch und Landwirtschaft. Wenn Sie dann nach dem Besuch der Käserei etwas essen wollen, empfehle ich Ihnen einmal den Gasthof Emmentaler, wo man Ihnen lustige und saisonale Menüs serviert. Sie können den Gasthof übrigens auch für Ihren Verein, für Ihr Firmen- oder Familienfest mieten. Oder Sie besuchen das Restaurant Emmentaler Schaukäserei, wo typische Käsespezialitäten zu den täglichen Hits gehören. Zum Morgenessen wird es dann ja schon zu spät sein, aber zum Mittag können Sie aus 6 verschiedenen Tagesmenüs aussuchen. Während nun die Eltern im Restaurant genießen, können die Kinder unterdessen auf dem abenteuerlichen Spielplatz ihren Spaß haben. Oder Sie besuchen die Merli-Tante Barbara. Sie erzählt spannende Geschichten von großen Abenteuern. Da können die Kinder in die fantastische Welt der Märchen eintauchen. Der Streichelzoo ist leider zurzeit nicht geöffnet. Der macht erst im September wieder auf. Vielleicht wollen Sie auch ein Andenken mitnehmen. Im Käsefachgeschäft finden Sie viele regionale und nationale Käsesorten. Degustieren Sie die verschiedenen Käse im Angebot. Im Handwerksladen vis-à-vis gibt es etwas für jeden Geschmack. Ob Souvenirs, regionales Handwerk, Spielsachen, Kleider, Glasartikel oder Keramik. Sie finden da sicher ein attraktives Mitbringsel. Und in der Bäckerei nebenan sind die feinen Backwaren und Konfitüren ganz besonders verführerisch. Aber kommen Sie jetzt, wir gehen zur ersten Station. Thank you.